Herzlich willkommen zu Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Omega Tau ist zu Hause unter omegataupodcast.net. Dort finden sich auch alle anderen Episoden und diverse Wege, uns zu erreichen. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau, die wohl bisher verschnupfteste. In dieser Episode geht es um das Cherenkov Telescope Array, ein Gamma-Strahlen-Observatorium, das gerade geplant wird. Unser Gast ist Stefan Schlenstedt vom DESI. Vorher möchte ich aber noch kurz auf zwei andere Dinge eingehen. Ich möchte euch nämlich zwei Podcasts empfehlen, die mir kürzlich über den Weg gelaufen sind. Zum einen wäre da Methodisch Inkorrekt. Das ist ein Podcast von der Uni Duisburg-Essen, wo sich Nicolas Wörl und Reinhard Remfort unterhalten über ja üblicherweise vier verschiedene Themen plus eine Reihe von Kleinkram. Im Endeffekt suchen die sich irgendwelche Papers raus und diskutieren dann darüber. Kurzweilig, interessant, kommt alle zwei Wochen, ist relativ lang, auch üblicherweise immer über zwei Stunden. Und kann man absolut empfehlen, macht Spaß anzuhören. Der andere Podcast, den ich erwähnen wollte, ist Modellansatz. Der kommt vom KIT, vom Karlsruher Institut für Technologie. Dahinter steckt Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Da geht es darum, welche Rolle mathematische Modelle, also daher der Name Modellansatz, in der Wissenschaft spielen. Und wenn man so will, kann man sagen, fangen die da an, wo wir aufhören. Also wir haben ja bei Omega Tau auch schon öfters Themen behandelt, bei denen mathematische Näherungen und mathematische Modellbildung ein wesentlicher Aspekt war. Und wir haben die Mathematik dahinter natürlich immer nur bis zu einem bestimmten Punkt diskutiert, weil, naja, also insbesondere weil mir und Nora da einfach der Hintergrund fehlt. Und die machen da einfach weiter. Sehr spannend, lohnt sich auf jeden Fall anzuhören. Wir planen übrigens auch mit den beiden eine Episode bei Omega Tau aufzunehmen, wo wir das Thema mathematische Modellbildung nochmal systematischer beleuchten. Das ist schon in Planung, das sollte spätestens Anfang nächsten Jahres dann online gehen. Ich habe übrigens auch die auf der Omega Tau Webseite, omegataupodcast.net, habe ich die Links-Seite überarbeitet, wo wir auf Podcasts verweisen, die wir für hörenswert halten. Könnt ihr mal hingucken und uns vielleicht auch nochmal Input geben. Nora und ich hören ja auch fleißig Podcasts und wir sind auch immer interessiert an Tipps für kurzweilige und interessante Dinge, die man sich so anhören kann. Jo, gut, das war's mit der Einleitung. Jetzt geht's dann mit dem eigentlichen Inhalt los. Stefan Schlenstedt über das CTA. Mein Name ist Stefan Schlenstedt, ich bin Wissenschaftler am DESI, im Helmholtz-Zentrum mit zwei Standorten in Berlin und oder Zeuthen und Hamburg. Wir beschäftigen uns mit Teilchenphysik traditionell, Maschinenphysik, also Beschleuniger, Bau und Astrophysik. Und wie alle Helmholtz-Zentren ist unsere Aufgabe, große Forschungsanlagen aufzubauen und zu betreiben. Und über eine werden wir heute reden, schwerpunktmäßig das Cherenkov Telescope Array. Vielleicht noch ganz kurz, die Helmholtz-Gesellschaft hat auch ihren eigenen Podcast, ne? Resonator heißt der. Da kann man sicherlich auch gelegentlich mal reinhören, um andere Forschungsthemen von den Helmhölzern mitzubekommen. Genau, Helmholtz-Gemeinschaft hat einen eigenen Podcast, sind ja viele 10.000 Leute, viele Zentren und mit einem ganz breit gewählten Forschungsspektrum, aber mit dem Augenmerk auf große Fragen und große Anlagen. Das geht über Gesundheit, Klima, Umwelt, aber eben auch bis zur Grundlagenforschung, Physik der Elementarteilchen oder eben der Astrophysik. Genau. Vom ganz Kleinen bis zum ganz Großen. Ja. Und vielleicht nochmal zur Anknüpfung, wir hatten bei Omega Tau ja schon diverse Episoden rund um dieses ganze Thema, ne, subatomare Struktur, Teilchenphysik, Beschleuniger und so weiter. Da verlinke ich auch in den Shownotes nochmal drauf. Heute wollen wir eben reden über Gammastrahlung, über Astroteilchenphysik. Wollen wir über das Thema mal einen kurzen Überblick liefern? Die Astronomie ist natürlich eine Disziplin und später eine Wissenschaft, die die Menschen begleitet, indem sie also an Lagerfeuern sitzen Und viele große Revolutionen im letzten 1000 Jahren sind ja aus der Astronomie gekommen. Das kopernikanische Weltbild, nur ein Beispiel. Ja. Es gab eine neue Fragestellung, als vor ungefähr 100 Jahren Viktor Hess, ein österreichischer Physiker, versucht hat zu verstehen, woher die radioaktive Strahlung kommt oder ob es einen Effekt der radioaktiven Strahlung von der Höhe gibt. Es gab Becquerel, hat die Strahlung ja entdeckt, und dann war immer nicht ganz klar, ob die wirklich nur aus der Erde kommt oder aus der Erdkruste, aus den Atomen. Und die Versuche, das sagen wir mal, auf dem Eiffelturm zu messen, waren nicht so erfolgreich. Und der hat dann in Ballonflügen, er war nicht der Einzige, aber er war der Pionier und der hat doch die besten Messtechniken verwandt, gefunden, dass es einen Effekt gibt, dass es eine ionisierende Strahlung, die am Erdboden ja ist, erstmal abnimmt, je weiter man von der Erdoberfläche kommt. Das ist ja zu erwarten natürlich, wenn das wirklich Radioaktivität aus Elementen ist. Aber dann wieder zunimmt. Ja. Ja. Der Mann hat Ballonflüge gemacht bei 5000 Meter über lange Strecken, Tag und Nacht. Also sehr systematisch auch gearbeitet. Und diese ionisierende Höhenstrahlung, die wir heute kosmische Strahlung nennen, ist eine Frage oder ein Rätsel, was uns seit 100 Jahren beschäftigt. Also natürlich möchte man gerne wissen, woher die kommen und was die Quelle, neben der Quelle, was die Art der Beschleunigung ist. Schon Viktor Hess wusste, dass es nicht von der Sonne kommt, also weil er auch nachts gemessen hat und da war sie auch da. Ja. Und das war ja, wie ich jetzt schon sagte, ionisierende Strahlung. Also er hat die in Elektrometern gemessen damals. Aber es ist eben auch klar seit langer Zeit, dass man sich die Frage stellt, erstens, was ist die Strahlung? Also sind das nur Protonen oder sind das Atomkerne? Aber auch, es gibt eine neutrale Komponente und das ist eben diese Gammastrahlung, von der jetzt die Rede ist. Seit langer Zeit weiß man, dass man, oder hat man spekuliert, dass man diese neutrale Komponente messen kann. Warum will man das überhaupt wissen mit neutraler Komponente? Der Grund ist, dass die Strahlung, die auf die Erde trifft, durch die innergalaktischen und auch intergalaktischen Magnetfelder so abgelenkt ist, dass man die Quelle der niederenergetischen Strahlung nicht mehr herausfinden kann, weil die so abgelenkt sind. Ja. Darum gibt es drei Wege, wenn man nach der Quelle der Strahlung sucht, werden drei Wege beschritten. Erstens geht man zu immer höher energetisch, sucht man immer höher energetische Teilchen. Weil die weniger abgelenkt werden, oder? Weil die weniger abgelenkt werden, durch die Lorentzkraft, ganz klar. Ja. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, man sucht nach neutralen Teilchen. Weil die gar nicht interagieren elektromagnetisch. Genau, weil die gar nicht abgelenkt werden. Und da gibt es eben drei, sagen wir mal, Experimentsorten, die suchen nach höchst energetischen Teilchen. Da baut man also auf der Erdoberfläche Anlagen auf, die kosmische Strahlung suchen. Das Problem oder das Spezifische dieser Suche ist, dass dadurch, dass dieses Spektrum, was man seit langer Zeit kennt und vermisst im niederenergetischen Bereich, mit einem sehr hohen Potenzgesetz abfällt. Das bedeutet, wenn man eine Potenzgesetz als Funktion der Energie, wenn man also ein hochenergetisches Teilchen misst, hat man ganz wenige Teilchen, weniger Teilchen pro Quadratkilometer pro Jahrhundert. Das bedeutet, wenn man nicht lange warten will, muss man große Flächen bauen. Und das hat dann gegipfelt im Moment in einer Anlage in Argentinien, die heißt Auger, Pierre Auger-Experiment. Das ist auf einem Plateau, das ist 3000 Quadratkilometer groß. Wow, okay. Und das muss deshalb so groß sein, damit man was misst. Die haben also ein paar hundert Teilchen gemessen und können auch identifizieren oder sind dabei zu entschlüsseln, sind das jetzt vorwiegend Protonen oder sind es vorwiegend schwere Kerne. Aber sie haben bisher, das ist ein Programm, was nicht nur OG ist, es gab vorher andere Experimente, Hi-RES, Agatha und so weiter, bisher noch keine Punktquelle gefunden, keine eindeutige Quelle. Ja. Also sozusagen das Ziel der Übung ist herauszufinden, wo die Strahlung herkommt. Ein Ziel, eines der großen Rätsel. Das andere Ziel ist, ich komme dann gleich zu den neutralen Teilchen zurück, ein anderes Ziel ist natürlich herauszubekommen, was beschleunigt eigentlich diese Teilchen. Ja. Wie der Nobelpreisträger Cronin immer sagt, einzelne Teilchen, Protonen, haben den Impuls von einem zweiten Aufschlag von Stefanie Graf. Ja, das bedeutet also, in einem einzelnen Proton hast du diese wahnsinnige Energie oder einen Impuls. Ja. Und das möchte man schon gern begreifen. Es gibt keine Mechanismen, die wir kennen, die sowas erzeugen. Es gibt also in dem kosmischen Spektrum, in dem Spektrum der kosmischen Strahlung, das über Weite die Karten vermessen. Es ist vermessen von 10 hoch, also immer 3, 5 Elektronenvolt bis 10 hoch 21 Elektronenvolt, also es sind 18 Dekaden. Gibt es also ein paar Features, aber es ist im Wesentlichen es fällt ab wie ein Potenzgesetz und dann gibt es einen Knick, den nennen wir das Knie und dann gibt es dann danach geht es weiter mit dem Potenzgesetz, ein bisschen veränderter Anstieg und dann gibt es wieder einen Knick, das nennt man das Fußgelenk der Enkel. Und dann geht's weiter mit einem weiteren. Aber es ist immer Potenzgesetze, und das, man kennt ja Mechanismen, die Potenzenergie, also potenzielle Energie Abläufe erzeugen. Aber das eine nimmt man an, denkt man heute, ist aus galaktische Ursachen, also aus der Milchstraße. Und dann über dem Knie denkt man, die sind extragalaktisch. Aber die Energien sind so hoch, dass man sie mit erdgebundenen Beschleunigertechniken gar nicht erzeugen kann. Und das möchte man gerne wissen. Ja, bis zu welchen Energien nur als zur Einordnung kommt man mit, was weiß ich, mit dem LHC oder anderen aktuellen Beschleunigern? Wie viel Zehnerpotenzen liegt man da drunter? Das müsste ich jetzt mal ausrechnen. Der LHC hat ja 7 TV und wird 10 oder 14 haben. Und ein TV ist 1000 GV, ein 9 GV ist 10 hoch 9, also 10 hoch 12, also es sind dann fehlen noch 10 Größenordnungen. Okay. Ja. Also es ist schon sehr, sehr unvorstellbar. Und es gibt eben verschiedene Überlegungen, wie das passieren kann, bis hin zur Überlegung, dass das die höchstenergetischen Teilchen aus Zerfällen entstehen, die beim Urknall entstanden sind, weil das eine natürliche Erklärung wäre. Aber all das möchte man gern verstehen. Und dann möchte man auch gerne verstehen als dritte Frage, wie die Teilchen sich von ihrem Ursprung hierher ausbreiten. Ja, also die werden beschleunigt und dann müssen sie sich hier ausbreiten. Man kann damit ganz verschiedene Fragen beantworten. Also das ist eine Astronomie, daher das Astro in Astroteilchenphysik. Klar. Aber es wird mit teilchenphysikalischen Methoden gearbeitet, weil die Strahlung, die hier ankommt, ist eben Teilchencharakter natürlich durch die hohe Energie. Ja. Warum fragt man sich jetzt auch, ob es neutrale Teilchen geben kann? Es ist eben, hatte ich schon mal gesagt, das eine ist die geradlinige Ausbreitung. Ja. Aber der andere Effekt ist, dass die neutralen Teilchen natürlich tiefer in die Quellen hineinreichen, ja, weil die ja durch die Magnetfelder auch der Quellen ungestört hindurchgehen. Also man kann sozusagen in das Innere der Quelle gucken, wenn man die Charakteristika von diesen neutralen Teilchen irgendwie so interpretieren kann, dass sie einem was sagen. Also ich meine, man muss es ja verstehen, Passiert. Absolut korrekt. Aber das Problem bei neutralen Teilchen ist, dass sie entweder viel seltener sind als die geladenen Teilchen. Also das ist bei Gamma so, Faktor 10.000 ist energieabhängig, aber Größenordnung 10.000 mal seltener als geladene Teilchen. Oder im Falle von Neutrinos, das wäre eine andere Möglichkeit, ist die Wechselwirkung so schwach, dass man die eben sehr selten sieht. Ja. Beide Wege sind beschritten worden. Es gibt Experimente im Baikalsee und im Südpoleis und auch im Mittelmeer, die nach Neutrinos suchen. Ja. Es gibt jetzt die ersten Publikationen von IceCube, die Anzeichen von Signalen sehen, von Neutrino-Wechselwirkungen, die aus dem Kosmos kommen. Mhm. Und das ist auch eine Wissenschaft, die ist 30 Jahre alt. Und die Gamma-Strahlastronomie wird seit, sagen wir mal, späten 40ern betrieben. Aber erfolgreich ist sie erst seit 30 Jahren. Das ist eine ganz junge Wissenschaft. Da wurde im Wesentlichen durch Pionierexperimente in Arizona von Experimenten namens Whipple auf dem Mount Whipple wurden die wesentlichen Techniken, die wir heute verwenden, ausgearbeitet, dass man eben schnelle Signalverarbeitung braucht, dass man große Spiegel braucht, die eine hohe Reflektivität haben. Dann gab es die Experimente auf La Palma, die stereoskopisch gemessen haben. Das erste Mal, Mount Whipple ist ein Teleskop, 10 Meter groß. Ja. Und das ist die zweite Generation. Ne? Da kommen wir ja später nochmal auf die sozusagen Instrumentierung und die Technik dahinter ein bisschen zurück. Ich möchte nochmal ganz kurz bei den Basics bleiben. Nochmal ganz kurz nur zur Rekapitulation. Ionisierend heißt, dass die Strahlung so viel Energie hat, dass sie von den Teilchen, auf die sie einprasselt, die Elektronen rausschießen kann. Richtig? Genau. Okay. Das ist einfach die Beobachtungsmethode. Was der Victor Hess gemacht hat, waren eben Elektrometer, ja. Was Auger macht, ist eine ganz andere Technik. Die verwenden den Effekt, dass die Protonen oder Atomkerne in der Hochatmosphäre, die treffen auf die Atome der Luft und verwandeln dann sich in einen Teilchenschauer, den man auf der Erdoberfläche beobachtet. Ja. Aber es ist dasselbe. Es ist eine elektromagnetische Kaskade oder eine hadronische Kaskade. Und was man beobachtet am Schluss, ist eben entweder das Licht oder das Teilchen, was auf die Erdoberfläche trifft. Ja, ich meine, das ist ja das gleiche Prinzip wie auch in Beschleunigern. Da wird ja auch indirekt gemessen, indem man quasi die Effekte von Zerfalls- oder Kollisionsprozessen versucht vorherzusagen und dann guckt, ob man die entsprechenden Ergebnisse oder Zerfallsprodukte findet. Genau, man rekonstruiert das, was man sieht, sozusagen mit einer bekannten Naturerscheinung. Ja, genau. Also sehen wie im menschlichen Leben, ne? Sehen heißt interpretieren. Mhm. Ja, genau. Und nochmal ganz kurz zum Thema Gammastrahlung. Gammastrahlung, es gibt ja, kennt man ja wahrscheinlich, Alpha, Beta, Gamma. Alpha sind, glaube ich, Protonen, Beta sind Elektronen, Gamma sind Alpha sind Helium, Beta sind Elektronen und Gamma ist eben Licht. Genau. Und Gammastrahlung ist einfach ein Wort für das höchste energetische Licht, was wir kennen. Das Spektrum ist ja riesig. Wir kennen natürlich das sichtbare Licht. Das geht aber von Radio über Ultraviolett und dann kommt über dem sichtbaren Licht dann das Röntgenlicht und dann eben kommt die Gammastrahlung. Ja, und jedes dieser Spektralfarben, sage ich mal, oder dieser Energieanteile hat eine eigene Messtechnik für pro Energie und manche sind nur in Satelliten beobachtbar und manche sind auf der Erdoberfläche beobachtbar. Gammastrahlung ist mit beiden beobachtbar. Es fliegt seit 3 Jahren ein Satellit, der heißt Fermi-GLAST. Mhm. Es gab vorher schon andere, aber der Nachteil von Experimenten, die in Satelliten sind, ist natürlich, dass der Payload so klein ist, also die Fläche der Detektoren so klein ist, dass dann irgendwann die Statistik nicht mehr reicht, um höher energetisches Licht zu messen. Darum ist das, was die Gammastrahlung auf der Erde, die Messung der Gammastrahlung auf der Erde erfordert eine andere Technik und die ist ganz ähnlich wie das, was ich beschrieben habe bei Auger, nämlich die Verwandlung der auf die Erde auftreffenden einzelnen Gammateilchen in eine elektromagnetische Kaskade, die nun wieder, und das ist der Unterschied, indirekt eine dritte Komponente abgibt, nämlich Cherenkov-Licht, also ein blaues Leuchten, wenn die Teilchen durch die Atmosphäre fliegen. Das hingegen kann man auf der Erdoberfläche messen. Das sind sozusagen ein Lichtkegel, die auf der Erdoberfläche eine Größenordnung 100 Meter hat. Und da stellt man Teleskope hin, die messen dieses Licht und rekonstruiert die Richtung, die Natur der Teilchen und die Energie. Ja, ich muss noch mal eine letzte Frage stellen zu der Theorie. Klar. Und zwar, Sie haben ja gesagt, dass ein Zweck, ein Ziel der ganzen Aktion eben ist erstmal in Anführungszeichen das Universum zu verstehen, indem man diese Teilchen, indem man die Quellen identifiziert und halt versteht, wie die es bis hierher schaffen und so weiter. Also der Zweck ist sozusagen, die Teilchen als dazu zu verwenden, zu verstehen, wie das Universum funktioniert und wie irgendwelche Teile im Universum es schaffen, so hochenergetische Strahlung zu erzeugen. Also kann man es vielleicht sagen. Es gibt verschiedene Fragen und das ist sozusagen die Kernfrage. Genau. Man stellt auch andere Fragen. Also man stellt auch die Frage, kann man verstehen, ob das Weltall, sagen wir mal, gleichmäßig ist? Ja, also ich sage mal ein Beispiel, wenn alle Lichtteilchen bewegen sich ja mit Lichtgeschwindigkeit, wenn aber eine Quelle Licht zu uns sendet, das mit nicht gleichen Ankunftszeiten kommt. Also angenommen, man wüsste, dass Licht aus einer Quelle kommt und wir erkennen dann, es kommt zu verschiedenen Zeiten. Und es kommt zu verschiedenen Zeiten und zwar energieabhängig. Ja. Da gibt es zwei einfache Erklärungen. Die einfache Erklärung ist, dass der Beschleunigungsmechanismus oder der Entstehungsmechanismus energieabhängig ist. Ja. Das muss man begreifen. Oder der Kosmos, das Universum hat eine Raumstruktur, die Energieabhängigkeit erzeugt. Das ist eine ganz fundamentale Frage. Mhm. Und wenn man das eine vom anderen entfernen kann, dann hat man eine gewaltige Entdeckung gemacht. Das ist eine ganz andere Frage als der Beschleunigungsmechanismus, weil das wirklich um die Ausbreitung geht. Es geht um die langen Distanzen. Wie kann man denn? Es gibt natürlich noch andere Fragen, also zum Beispiel dunkle Materie. Also es ist nicht so, dass es nur eine ist. Es ist kein Single-Purpose-Experiment. Wie kann man denn erkennen, dass in Anführungszeichen verschiedene Strahlungen, die ankommen, von der gleichen Quelle stammen? Haben die irgendwie irgendeinen Stempel drauf aufgeprägt? Kann man das? Nein, wir wissen ja, also wir messen ja die Ankunftsrichtung. Ach so, okay. Und wenn wir noch dazu, wenn wir eine Zeitstruktur haben und vor allem, wenn man eine Korrelation macht in anderen Wellenlängen, Radio oder X-Ray, ja, dann wissen wir einfach, wir haben eine Quelle. Natürlich gibt es immer die Möglichkeit, dass man sich sozusagen, dass man eine Quelle sieht, die dicht daneben ist. Das ja. hängt dann natürlich darum, ist es eines der Ziele der Experimente, die Winkelauflösung, also die Genauigkeit der Auftreffrichtung immer mehr zu verbessern. Ja, okay. Das, was Sie jetzt angesprochen hatten, war ja, also unser erstes Themenspektrum war Kosmologie. Das zweite Thema, was Sie angesprochen haben, war jetzt gerade dunkle Materie. Und das war eben auch das, auf was ich gerade noch versucht hatte rauszuwollen. Nämlich, spielen die Forschung mit Gammastrahlung und kosmischer Höhenstrahlung, spielen die auch eine Rolle in dieser ganzen Geschichte, Standardmodell, Teilchenphysik, dieses ganze Ding um String Theory, also ich meine, dieses ganze Themengebiet, was ja gerade in gewisser Weise in aller Munde ist, vor allem seit Higgs wieder, können wir verstehen, wie die Materie im Kern aufgebaut ist. Spielt da diese kosmische Strahlung auch eine Rolle? Also wenn wir mal nah am Standardmodell bleiben, nämlich der dunklen Materie, ja, und jetzt nicht nach weiteren anderen exotischen Teilchen fragt, dann auf jeden Fall. Also die dunkle Materie hat oder kann haben, also was wir heute über die dunkle Materie wissen, kann viele verschiedene, sagen wir mal, Inkarnationen haben. Man kann die am LHC messen, in der Teilchenphysik. Man kann die in niederenergetischen Bereichen messen, in Experimenten, die darauf beruhen, dass die Erde ja durch ein dunkles Materiebad fliegt. Am CERN würde man die dunkle Materie erzeugen in den Strahlungen und man erkennt die dann als wegfliegende, fehlende Energie. Aber das kann man machen, weil man ja weiß, dass zumindest in transversalen Energien oder Impulsen die Energie erhalten sein muss. Ja. Währenddessen die Experimente, die wir machen mit Gammastrahlung oder auch mit Neutrinos auf einem ganz anderen Effekt beruhen, den ich erklären kann gleich. Ja. Aber das sind ganz verschiedene Aspekte, Dark Matter, dunkle Materie zu messen. Ja, mhm. Und nur vermutlich ist es so, dass nur das Gesamtbild, also aller dieser Messungen, kann uns eigentlich sehr viel darüber sagen, was wir eigentlich sehen. Ja, die Niederenergiedetektoren messen, sind also Hightech-Experimente in ultrareinen Materialien messen den Anstoß von einem dunklen Materieteilchen auf ein Teilchen in einer Flüssigkeit oder in einem Halbleiter oder in einem Edelstein, mhm, und können dann daraus sozusagen einen Überschuss an Streuung, wenn Sie Ihre Systematik verstehen, angeben, ja, und daraus die Existenz nachweisen, können aber über die Natur der Teilchen, die da angestoßen haben, wenig sagen. Ja, ja, ja, ja. Währenddessen am CERN oder auch, was wir machen, in Gammastrahlung oder Neutrino, da kann man was über die Masse sagen und eventuell über die Kopplung. Mhm. Der Effekt bei der Gammastrahlung ist eben so, dass man sagt, oder bei den Neutrinos, dass in den Gravitationssenken sich Dark Matter Teilchen sammeln, ja, verschmelzen. Und dann in der Verschmelzung entweder Lichtpulse oder Neutrinos oder Myonen aussenden. Und wenn man die misst, dann hat man eben eine Untergrundsignal, einen Dark Matter Zerfall direkt gesehen. Mhm. Das ist ein ganz anderer Aspekt als das, was das CERN macht. Aber alles das zusammen würde uns sehr viel über dunkle Materie Teilchen sagen. Okay. Mhm. Wenn die dunkle Materie so ist, wie wir uns das heute vorstellen, nämlich eine korpuskulare Materie und nicht irgendwas anderes. Ja. Die nur über Gravitation wechselwirkt und sonst nichts, ne? Wenn ich es richtig weiß. Ja. Ja, Gravitation wird wahrscheinlich auch elektromagnetisch, wenn sie geladen wäre, aber alles das wissen wir natürlich. Die Fragestellung kommt ja daher, dass sich irgendwelche Dinge gravitatorisch so drehen, bewegen, was mit der sichtbaren Masse nicht erklärbar ist. Also daher kommt es genau. Ja, ne? Genau. Das war die Grundbeobachtung, ja, am Anfang. Ja. Ich habe kürzlich von Lee Smolin dieses Buch über die Probleme der String Stringtheorie gelesen. Mhm. Und deshalb geht mir das Thema Stringtheorie gerade irgendwie ständig durch den Kopf. Nicht, dass ich es verstehen würde, aber daher nur die Frage, spielt, kann hier Gammastrahlung und kosmische Strahlung irgendwie da helfen, die Situation zu erleuchten, ob es Strings gibt oder nicht? Oder ist das einfach, hat es nichts miteinander zu tun? Also ich bin ja kein Theoretiker, also ich bin da sehr vorsichtig. Aber es ist, glaube ich, ich würde es folgendermaßen formulieren. Die Stringtheorie hat bisher keine Vorhersagen, messbaren Vorhersagen machen können, die wir überprüfen können. Ja, das ist ja die Kritik, ne? Naja, das ist eine schwierige Theorie, die beantwortet viele Fragen, aber eben nur auf einem ganz abstrakten Niveau und die sind noch nicht so weit, dass sie sagen können, geht mal da hin und messt das und das wäre der Beweis oder die Widerlegung einer bestimmten Satzes von Theorien. Ja. Also ich weiß davon nicht so viel. Okay. Also ich glaube nicht im Moment, aber wenn die in der Lage sind, Vorhersage zu machen, natürlich, dann ja. Muss ich auch irgendwann mal eine Episode drüber machen. Sollen wir uns ein bisschen der experimentellen Perspektive nähern? Auf jeden Fall. Gut, also, Sie hatten vorhin so angesprochen, dass jedes Energieband des Lichts sozusagen seine eigene Messtechnik mitbringt. Wir haben schon ein bisschen über optische Astronomie geredet und auch über Radioastronomie. Das war damals im Zusammenhang mit dem ALMA-Teleskop. Und vielleicht sollen wir mal damit beginnen, also und heute reden wir ja über das CTA, das Cherenkov Telescope Array, auch ein Teleskop. Und da sollten wir vielleicht mal kurz konzeptionell drüber reden, was die Herausforderungen sind bezüglich der Auslegung von Teleskopen, um Gammastrahlung zu beobachten. Die Gammastrahlung wird ja durch diesen tertiären Effekt des Cherenkov-Lichts, das auf die Erdoberfläche getroffen, das heißt, es ist eine Messung von Licht im blauen Bereich. Also es ist eine Standardmessung, die man im Moment noch mit Fotoröhren macht, Fotomultipliern, Sekundärelektronenvervielfachern. Es gibt das erste Experiment, was standardmäßig Daten nimmt mit einer Silikonkamera, die für große Anlagen noch zu teuer ist, aber es ist dann hat andere Vorteile, wo man das will. Also die Messung selber ist eine Standardmessung, eine Technik, die eben seit 30 Jahren ausgearbeitet wurde. Mhm. Die Teleskope sind sehr simpel aufgebaut, sage ich mal. Mhm. Sie haben eine Schüssel oder ein Spiegelträger mit hochreflektierenden Spiegeln, Größenordnung zwischen 10 und 600 Quadratmetern groß. Mhm. Was ist für ein Durchmesser? Die Zahl habe ich irgendwie besseren Bezug dazu, durch 2π, ne? Irgendwie, nee, Quatsch. Genau, also die Schüsseln sind die Schüsseln sind zwischen 4 Metern, die wir bauen. Ja. Die existierenden sind zwischen 4 Metern, oder sagen wir, die im Moment laufenden Anlagen sind zwischen 4 Metern und 17 Metern groß, als Schüsseln. Ja. Und was wir planen, ist zwischen 4 Metern und 23 Metern, und das kommen wir später vielleicht noch darauf zurück, das hängt damit zusammen, dass wir auch den Energiebereich erweitern wollen mit CTA. Also dieser Spiegelträger hat eine Spiegelanordnung, die das gesamte Licht reflektiert auf einen Punkt auf einer Kamera, die eben aus Fotoröhren besteht, und die Kameras sind jetzt abhängig von der Teleskopgröße zwischen 90 Zentimeter oder 70 Zentimeter und sagen wir mal 2,50 Meter groß. Mhm. Haben aber nur zwischen, sagen wir mal, ein paar hundert bis 11.000 Pixeln, je nachdem, welche Technik man verwendet. Also es ist sozusagen eine kleine Zahl verglichen mit ihrer CCD-Kamera. CCD-Kameras gehen nicht, weil die zu langsam sind. Mhm. Also die Auflösung, die Pixeldichte ist sozusagen gering. Damit kriegt man halt nur ein relativ grob granulares Bild. Bei den 2.000 Pixel-Kameras 1,5 Zoll, also 4 Zentimeter. Und es gibt einen Versuch mit einer anderen Optik, also nicht mit einem Spiegelträger, sondern mit zwei Spiegelträgern, das auf eine kleinere Kamera zu konzentrieren, mit der Idee, dass man für dasselbe Geld eine hochauflösendere Kamera bauen kann. Das sind also 11.000 Pixel, die sind dann natürlich dann viel kleiner, ein paar Millimeter oder kein Zentimeter groß. Ja? Damit kann man eine höhere Winkelauflösung erreichen. Aber die Technik muss erst noch begründet werden. Aber nochmal kurz. Mit anderen Worten, das ist ein ganz einfaches Gerät. Du hast einen Spiegel und du hast anhand eine Kamera. Ja? Und natürlich muss der Spiegel bewegt werden. Das wird auf einer Mechanik montiert, die sich bewegt. Ja? Weil man den Sternen ja folgen muss. Klar. Sterne bewegen sich ja mit 15 Grad pro Stunde oder 360 Grad pro Tag. Dem muss man folgen und da braucht man eine gewisse Präzision. Die Herausforderung ist nun, dass das alles stattfindet in sehr entfernten, dunklen, sagen wir mal wüstenartigen Gegenden der Welt. Die laufzeiten Experimente sind lang. Bei den gegenwärtigen Experimenten Größenordnung 10 Jahre, bei den laufenden Experimenten bei CTA zwischen 20 und 30 Jahren. Und die Herausforderung beim Übergang von einer Anlage mit 4 oder 5 Teleskopen zu einer Anlage mit, sagen wir mal, Größenordnung 70 bis 100 Teleskopen ist natürlich eine wesentlich höhere Zuverlässigkeit und auch ein automatischer Betrieb als die gegenwärtigen Anlagen, die Entdeckungsphysik gemacht haben, ja. Die aber auch sehr viel menschliche Intervention brauchen. Ja. So, jetzt rein von der vom Prinzip her ist es eigentlich ein normales, in Anführungszeichen, normales optisches Teleskop mit einer CCD-Kamera. Naja, eben nicht ganz, ne? Es ist eben, aber es ist schon, es hat natürlich wie alle diese Dinger eine Kamera und einen Spiegel und ja. Die Kamera ist eben in dem Fall eine Fotoröhre und keine CCD-Kamera. Okay, ja, gut, ja, okay. Und die ist größer. Warum will man groß bauen? Also man möchte einfach einen größeren Teil des Himmels abmustern. Ja. Ja, also wenn du ein Experiment hast wie Auger oder ein Experiment wie Ice Cube, das Neutrinos sucht, die sehen eben den gesamten Himmel oder einen Großteil des Himmels. Das können wir aber gar nicht leisten, weil die Kamera sieht ja immer nur einen Ausschnitt des Himmels. Die gegenwärtigen Experimente haben Größenordnung, sagen wir mal, 3,5 Grad. Das muss man in Bezug setzen zur Größe vom Mond, der ist 0,5 Grad. Mhm. Und wir wollen 7 Grad bauen. Daher bauen wir diese riesen Kameras, die 2,5 Meter groß sind, ja. Okay. Das ist für unsere Verhältnisse riesig. Ja. Und generell, diese Fotoröhren sind einfach größer als eine normale, kleine, sozusagen kommerzielle CCD-Kamera. Also oder andersrum formuliert, warum werden nicht normale CCD-Kameras eingesetzt? Wo war da nochmal der Haken? Da fällt mir gerade noch ein kleiner Schritt. Die sind zu langsam. Wenn wir im Moment so eine große CCD-Kamera bauen wollten, wäre sie auch zu teuer. Okay. Und, weil die sind ja so kleine Chips. Also, man, das ist ja, ne, die Chips, die sie in ihrem Telefon oder in ihrer Kamera haben, ist natürlich, sagen wir mal, sowas wie 3-4 Zentimeter. So groß ist bei uns ein Pixel. Klar, ja. Und das Problem mit der Geschwindigkeit lässt sich jetzt eigentlich nur so verstehen, dass dieser Lichteffekt, den wir beobachten will, irgendwie kurzlebig ist dann, oder? Genau. Wir haben einen Lichtblitz, der ist eben eine Nanosekunde, also 10⁻⁹ Sekunden lang. Aha. Und die Zeitauflösung spielt eine Riesenrolle bei der Unterscheidung auch vom zwischen Signal und Untergrund. Okay. Und das kann die CCD-Kamera nicht leisten. Eine Silikon-Kamera kann das leisten, aber die ist im Moment noch zu teuer. Ja, okay. Das heißt, die kann man noch nicht standardmäßig benutzen. Das heißt, ein anderer Unterschied zum normalen optischen Teleskop ist dann eben auch der, dass wenn ein Stern weit weg und damit schwach ist, dann belichte ich den einfach eine halbe Nacht. Das kann ich natürlich bei so einem Lichtblitz nicht machen, weil mir einfach die Belichtungszeit gar nicht da. Genau, was wir messen, ist eben das Auftreffen einzelner Photonen, also Gammastrahlung von den, sei es Sterne, sei es Galaxien, was auch immer. Und um die zu unterscheiden von dem Untergrundlicht, was ja auch immer da ist, möchte man gerne eine kurze Messzeit haben. Ja. Man macht die Elektronik für eine kurze Zeit scharf, liest das Signal aus und dann macht man sie zu und verarbeitet es. Ja. Darum braucht man einen schnelllebigen Sensor, also die Fotoröhre und eine schnelle Elektronik dahinter. Okay. Und die Tatsache, dass man viele Teleskope baut und nicht ein Monsterteleskop, hat die üblichen, sagen wir mal, engineering-technischen Probleme, dass man die Spiegel nicht stabil kriegt, dass es zu teuer, mechanisch schwer, kompliziert, baut man lieber viele kleine. Ich habe ja vorhin beschrieben, dass die Lichtkegel, die auf der Erdoberfläche treffen, ungefähr 100 Meter groß sind. Ja. Und wenn man ein Teleskop in diesen Lichtkegel stellt oder zwei für Stereoskopie, dann hat man das Photon, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, verstanden. Wenn man 100 Teleskope hat oder 70, dann kann man eine wesentlich größere Fläche abdecken und damit kann man wesentlich mehr Signale vermessen. Also man misst sehr viel mehr Photonen, also Gammastrahlung. Und ein großes Teleskop, ein solch großes Teleskop kann man nicht bauen. Genau. Wir unsere Anlagen, die wir jetzt bauen, also können sich ja ausrechnen, wenn die Teleskope, die laufenden Anlagen sind eben 4 oder 5 Teleskope, die sind dann eben 100 Meter oder 200 Meter im Quadrate. Ja. Währenddessen wir planen eine Anlage von 10 Quadratkilometern, also 3 mal 3 Kilometer. Und so große Detektoren kann man natürlich gar nicht bauen. Ja. Wie viele Teleskope sind es dann? Das hängt natürlich vom Budget ab am Schluss. Wir planen im Moment Größenordnung, ich sage es mal vorsichtig, 70 bis 100. Okay. Ja. Also ist schon in der Südanlage und in der Nordanlage weniger, vielleicht 20. Was heißt Südanlage? Das hat einen physikalischen Grund, den ich auch noch erklären kann. Okay, also erstmal, was heißt was Süd- und Nordanlage? Halbkugelmäßig oder? Halbkugel, genau. Südliche Hemisphäre, nördliche Hemisphäre. Okay. Und die Überlegung ist, dass man mit einer Anlage auf der Südhalbkugel vorzugsweise in die Milchstraße hineinschaut. Mhm. Während mit einer Anlage auf der Nordhalbkugel vorzugsweise aus der Milchstraße herausschaut. Mhm. Okay. Wenn Sie mal eine Reise gemacht haben auf die Südhalbkugel, was auch immer, welches Land, und nachts draußen sind, ist die Milchstraße von einer Brillanz und Leuchtkraft, die Ihnen den Atem nimmt. Mhm. Selbst wenn Sie hier in einer schönen, dunklen Nacht im Norden die Milchstraße sehen, die ja sehr, sehr schön ist, ja, kann man überhaupt nicht vergleichen mit dem Milchstraße auf der Südhalbkugel. Andere, vollkommen eine große, viel größere Dichte von Objekten, Anzahl von Objekten bei der Südanlage. Mhm. Okay. Der Grund, warum wir im Süden und im Norden eine andere Anzahl von Teleskopen planen, hängt genau damit zusammen. Wenn ich vorzugsweise aus der Milchstraße hinausschaue, also auf andere Galaxien, ist der Lichtweg von dem anderen Objekt vorzugsweise lang. Ja. Ja. Das heißt, die hochenergetischen Teilchen haben eine Chance, an dem Licht, an dem niederenergetischen Licht, was sich zwischen der anderen Galaxis und unserer Milchstraße oder der Erde befindet, zu streuen. Und damit werden die sozusagen runtergestreut in Energie. Das heißt, die kommen gar nicht an. Mhm. Das heißt, man muss gar nicht bis zu den höchsten Energien gehen auf der Nordhalbkugel. Es ist ein bisschen schräges Argument, weil natürlich sieht man auch die Milchstraße im Norden, das ist ganz klar. Ja. Aber wenn man jetzt sein Geld sozusagen so verteilen will, dann würde man sagen, Südhalbkugel sieht alles bis auch zu den höchsten Energien, Nordhalbkugel eher nicht so. Dafür muss man sich da konzentrieren, eben auf niederenergetisches Licht von fernen Galaxien. Ja. Was sind die Standorte? Nur um das kurz noch vor uns sozusagen abzuschließen. Die Standortauswahl ist noch nicht abgeschlossen. Es gibt Standortkandidaten, die bestimmt werden nach atmosphärischen Bedingungen, also dunkle Nächte, wenig Aerosole, möglichst wenig Wind, weil die natürlich Stabilität der Teleskope, wenig Erdbeben, aber auch ökonomischen Aspekten. Und die Standorte, die wir jetzt diskutieren, sind auf der Südhalbkugel Namibia, Argentinien und Chile. Mhm. Auf der Nordhalbkugel Tenerife, also Spanien, nördliches Arizona, also USA und Mexiko in Baja California, also im Norden von Mexiko, aber auf der pazifischen Seite. Ja. Und das ist dann auch so ein internationales Monsterprojekt, wo Gott in die Welt mitmacht und wo wahrscheinlich... Also sonst würde ich nicht sagen, es sind 1100 Wissenschaftler aus 23 Ländern im Moment. Ja, genau. Das ist natürlich, einerseits ist es die gesamte Community, die da versammelt ist und alle Leute, die auch ein Interesse daran haben, dann die Daten zu verwenden, die steuern dabei. Und das ist auch eine Geldfrage, aber es ist vor allem eben die Community, die zusammengekommen ist und sagt, okay, wir bauen jetzt, nachdem wir in 3 Anlagen investiert haben, gehen wir jetzt die nächste Stufe und bauen eine schöne neue große Anlage. Ja. Wo Sie es gerade schon angesprochen haben, es gibt ja aktuell existierende Anlagen und das sind jetzt eben die 3, die jetzt quasi ersetzt werden. Welche sind das? Gehören die? Wer betreibt die? Ich zähle die einfach auf in der Reihenfolge, wie sie eröffnet worden sind. Die zweite Generation, sage ich mal, das ist die Anlage Hess in Namibia. Mhm. Das ist so viel, eine 2 Stunden oder sowas, 1,5 Stunden südlich von Windhoek, der Hauptstadt. Das sind 4 12-Meter-Teleskope und ein großes 28-Meter-Teleskop, was seit einem Jahr in Betrieb genommen wurde. Dann MAGIC auf La Palma, bei einer größeren Höhe. Das sind 2 17-Meter-Teleskope. Und einfach durch die Natur der Beobachtung kann man mit größeren Teleskopen zu niederen Energien gehen, weil die natürlich mehr Licht sammeln. Ja, und niedere kleine Energien erzeugt weniger Licht. Darauf haben die sich spezialisiert. Und dann gibt es eine Anlage in Arizona, im südlichen Arizona. Das sind 4 12-Meter-Teleskope auch. die heißt Veritas. Mhm. Das sind also Hess, Magic und Veritas, die drei Anlagen. Okay. Wo sind die in Arizona? Nur weil ich war da letztes Jahr. In der Nähe von Tucson. Da war ich auch. Ich war bei dem Large Binocular Telescope da oben. Okay. Ich habe nur die Frage gestellt, ob das da möglicherweise irgendwo nebenan gewesen wäre. Also wenn Sie von Tucson nach Süden fahren Richtung Mexiko. Ah, okay. Nee, das ist LBT. Das ist die vorletzte Ausfahrt. Okay, nee, LBT ist östlich von Tucson. Genau. Okay, egal. Ich habe gelesen in der Vorbereitung, dass es verschiedene große Teleskope auch gibt im Rahmen von dem CTA. Warum? Ich habe ja eben schon erwähnt, dass ein großes Teleskop einfach durch die Natur der Lichtsammlung zu kleinen Energien gehen kann. Ja. Dann könnte man natürlich sagen, dann brauche ich einfach ganz viele große Teleskope. Genau. Die sind natürlich aber auch teuer. Okay, also. Das heißt, wir brauchen einen effektiven Mix zu haben von, ich sage das mal, in Energieeinheiten 10, also sagen wir mal 20, 30 GeV bis, sagen wir mal, 300 TeV. Ja. Ja. Kann man sich überlegen, wie viele verschiedene Größen braucht man? Braucht man zwei Sorten, drei Sorten? Und wir haben durch Simulationsstudien herausgefunden, dass mit drei Teleskopgrößen man das die größte Effektivität hat. Also wir haben einfach die Frage gestellt, wenn ich eine begrenzte Summe Geldes hätte und möchte eine bestimmte Empfindlichkeit erreichen, was für einen Mix von Teleskopen muss ich mir bauen? Ja. Und da kam raus, dass es mit dreien sehr, sehr gut geht. Und was wir jetzt machen, ist, wir planen 12-Meter-Teleskope, die ja schon existieren. Ja. Also das sind natürlich neue Teleskope, aber wo man die Technik genau kennt, von Hess und Veritas. Wir bauen Teleskope, die sind 23 Meter groß, die sind also eine größere Version als die 17-Meter-Teleskope von Magic of La Palma und kleinere Teleskope, 4-Meter-Teleskope, die es ganz früher mal gab, aber die jetzt ganz neu werden, um zu den höchsten Energien zu gehen. Man kann dann das ist ja ganz klar, die höchsten Teilchen der höchsten Energie machen sehr viel Licht, darum kann man sehr kleine Teleskope bauen und dafür kann man eben sehr viel mehr bauen. Das heißt, wir bauen die auch so, dass die mehr oder weniger in Ringen aufgebaut sind und dass man also mit einer großen Fläche zu den höchsten Teilchen gehen kann, die auch am seltensten sind. Ja, das heißt, da muss man sehr viel mehr bauen. Wenn nach der gegenwärtigen Planung haben wir Größenordnung 3 oder 4 große Teleskope, Größenordnung 20 bis 25 mittlere Teleskope, 12 Meter Teleskope und 40 bis 70 oder sogar mehr kleine Teleskope. Okay. Bei ALMA ist es so, also die haben ja auch, ich weiß gerade gar nicht wie viele, ich glaube 66 Teleskope, keine Ahnung, auch verschiedene Größen, verschiedene Hersteller auch, Riesenpolitik-Thema. Nee, es ist alles dieselbe Größe, aber es sind drei verschiedene, sehr verschiedene Hersteller, genau. Aber alles dieselbe Größe. Okay, gut, okay. Soweit ich weiß. Ich war da relativ am Anfang dabei, das kann auch sein, dass sich das irgendwann mal geändert hat. Ist auch egal, auf was ich eigentlich raus wollte, war, dass man bei ALMA mehrere Beobachtungen gleichzeitig fahren kann, indem man quasi diese Gesamtmenge der Teleskope in mehrere parallel arbeitende Teleskope, die jeweils die Observatorien unterteilt, die jeweils ein Subset dieser Gesamtzahl von Teleskopen verwenden. Wird es bei CTA auch gehen oder arbeiten die immer gemeinsam? Also das ist vorgesehen. Okay. Und zwar macht man das dann, wenn man gleichzeitig zwei interessante Objekte sehen würde. Wenn ich aber ein Standardprogramm fahre und ich sage, ich gucke mir heute Quelle X an und es gibt nichts, was dazwischen kommt, dann haben wir rausbekommen durch Simulation und einfache Rechnung, dass die größte Empfindlichkeit man erreicht, indem alle Teleskope in dieselbe Richtung schauen, weil dann sammelt man am meisten Photonen. Aber wenn was Spannendes passiert, sagen wir mal bei niedrigen Energien, dann würde man zum Beispiel die großen Teleskope auskoppeln und die gucken dann in eine andere Richtung. Das ist natürlich nur eine Steuerfrage und das ist vorgesehen natürlich. Okay. Dann reden wir mal ein bisschen über die Sensorik und die Detektoren, die damit zusammenhängen. Ich stelle mir vor, ein Problem bei der ganzen Sache ist ja, dass man erstmal erkennen muss, wann überhaupt ein Ereignis stattfindet, für das sich dann lohnt, Daten zu sammeln. Also irgendwie muss die eigentliche Beobachtung getriggert werden. Ja, genau. Also was passiert ist, man überlegt sich vorher ein Messprogramm und das heißt, entweder ich fahre zu bekannten Himmelsobjekten, indem ich eine Liste habe, die kenne ich eben sagen wir, aus der Beobachtung von Fermi oder Swift, das ist ein Röntgen-Satellit oder andere Objekte und fahre die an und dann gucke ich in die Richtung und sammle alles, was von da kommt. Und immer wenn ein Photon kommt, ist ein Signal, was über dem Rauschen ist, dann mache ich sozusagen die Datenverarbeitung auf. Ein anderer Modus ist, das hat Hess meisterhaft vorgeführt, die haben gesagt, okay, wir fahren einfach mal das gesamte Milchstraßenband ab und gucken uns alles an, was eben ein Signal, ein Überschusssignal hat. Das heißt, die gucken in eine bestimmte Richtung, dann messen sie alles, was von da kommt. Immer wenn was Helles kommt, wird das aufgezeichnet. Dann ist es nach 50 Stunden oder was auch immer das Messprogramm war, 25 Stunden vorbei und man geht einfach einen Schritt weiter und misst dann wieder den nächsten Himmelsabschnitt. Ja? Also das eine ist sozusagen quellenorientiert, das andere ist eine Überblicksmessung, ein Survey, genau. Aber natürlich ist es vollkommen, wie Sie sagen, ist vollkommen richtig. Das Licht überschreitet eine gewisse Schwelle. Die Schwelle ist eben das Rauschen. Und sobald ich da genug davon habe, dann kann ich sagen, ich habe eine Deckung gemacht oder eine Messung gemacht oder nicht. Es gibt durchaus Messungen, wo man aus theoretischen oder Überlegungen oder aus anderen experimentellen Überlegungen sagt, da muss es eine oder kann es eine spannende Quelle geben, die wird vielleicht auch Gammastrahlung abgeben. Ja. Und man guckt 50 Stunden in die Richtung und man sieht nichts. Das gibt es auch. Okay. Ja, also es ist eben, das hängt natürlich damit zusammen, dass wir nicht vorhersagen können. Selbst wenn ich im X-Ray, im Röntgen ein Signal sehe von einer bestimmten Quelle, ist es nicht offensichtlich und nicht immer trivial zu sagen, dann muss es auch Gammastrahlung geben. Und? Was darf man dazu sagen? Wir können das gesamte Bild der Quellen nur dann verstehen, wenn wir das gesamte Energiespektrum haben, weil die physikalischen Prozesse, die hier eine Rolle spielen, Synchronstrahlung und Quantenstreuung, oder auch der P0-Zerfall, kann man sozusagen, weil wir relativ viele Parameter haben, das Magnetfeld in der Quelle oder auch die Dichte der Materie um die Quellen herum, liefern uns zu viel freie Parameter, dass man nur mit einer einzelnen Messung, einem einzelnen Energieband eine Quelle vollständig versteht. Okay. Ja, weil wir reden wirklich über, zumindest in der Gammastrahlung, über sehr hochenergetische, nicht thermische, also explosive Vorgänge, und das kann man nur verstehen aus dem gesamten Prozess. Mhm. Ja. Und vielleicht nochmal für mich zur Sicherheit, wenn ich eine optische Beobachtung mache und da einen normalen Stern beobachte, dann leuchtet der ja quasi immer. Das heißt, ich habe ein kontinuierliches Signal, zumindest in aller Regel. Und das ist hier nicht der Fall. Es sind ja sozusagen so wenige dieser energiereichen Teilchen, dass die quasi als tatsächlich Ereignisse eintreten, wo ich dann die Daten sammeln muss. Naja, es gibt verschiedene Quellen. Es gibt natürlich Quellen, die immer strahlen. Mhm. Ja, also der Krebsnebel zum Beispiel oder Krebspulsar, der ist ja immer da. Ja, ja, ja. Oder es gibt eben Galaxien, die wir kennen, die auch immer ein Signal abgeben, sei es im Optischen, sei es im Radio, was auch immer, aber auch manchmal in Gammastrahlung. Aber dass die plötzlich innerhalb von Minuten oder Stunden oder Tagen ihre Intensität verzwanzigfachen. Ja? Okay. Und das bedeutet, das gibt uns einen großen Aufschluss über die Größe der Quelle, ja, weil natürlich, das ist ja einfach relativistische Physik, die Größe des Beschleunigers und die Energie hängen ja zusammen. Mhm. Ja, man muss ja in einer bestimmten Zeit die Teilchen überhaupt beschleunigen können. Ja. Und das sozusagen es gibt ein weltweites Netzwerk von Messungen, und wenn in einer Energieband eine Quelle plötzlich sozusagen ganz intensiv wird, welche Quelle auch immer es ist, dann geht man bevorzugt in die Richtung und versucht, das auch an anderen Wellenlängen zu messen. Ne? Und ein weiterer Witz von CTA ist, neben der Größe der Anlage und der höheren Winkelauflösung, die ich erwähnt habe, dass man dadurch, dass es mehr Teleskope sind, innerhalb kürzerer Zeit die Quellen besser verstehen kann, weil ich ja mehr Licht, weil ich mir mehr Photonen sammle. Ja, ja. Und das ist eben auch ein ganz wichtiger Aspekt unserer Physik. Ne? Gibt es im Rahmen von dem CTA Herausforderungen in der Sensortechnik oder der Datenverarbeitung, oder kann man da einfach ans CERN gehen und sagen, hier, erklärt uns mal, wie man innerhalb kürzester Zeit große Datenmengen abführt, speichert, vorsortiert, vorcharakterisiert? Kann man das da einfach nachbauen, oder ist das CTA da in gewisser Hinsicht Bleeding Edge und muss da neue Dinge sich ausdenken? Nee, CTA ist nicht ein Experiment, was so Riesendatenmengen erzeugt. Vergleich zum CERN zum Beispiel. Mhm. CERN hat ja erzeugt, hat ja in den letzten Jahren 100 Petabyte erzeugt. Wir machen sowas wie, je nachdem, was wir tun, aber Größenordnung zwischen 3 bis 10 Petabyte oder 30 maximal Petabyte pro Jahr. Mhm. Das ist also bekannt. Noch dazu, wo natürlich viele Es gibt ja sozusagen viele Kollegen, die in beiden Experimenten arbeiten. Das heißt, man kann dieselben Technologien verwenden, was Datenverarbeitung betrifft. Mhm. Das Hauptproblem wird sicherlich sein, dass wir eben, hatte ich vorhin schon erwähnt, irgendwo auf einem Mountaintop sind in der Wüste, wo wir typischerweise keine Datenleitung haben. Es ist eben so, dass Hess zum Beispiel lange Zeit die Daten wirklich als da, also nur ein kleines Sample von Daten rausgeschafft haben, weil in Namibia gab es eben nur eine ISDN-Leitung und in die Terra, die sagen wir mal, eine Leitung, die wir kennen, also eine Terabyte-Leitung in La Palma hat lange Zeit gebraucht, bis man die hatte. Also man halt beim, das ist eine andere Art von Problem, hat der CERN natürlich nicht. Die Datenverarbeitung sagen wir mal, beruhen auf ein bisschen anderen Techniken, aber es gibt natürlich wirklich einen starken Crossover von Verarbeitungsmethoden der Daten zwischen Teilchenphysik und Astroteilchenphysik. Also unsere Community, vor allem in CTA, besteht eben aus drei Sorten von Menschen. Also es gibt Teilchenphysiker, ehemalige, es gibt Astronomen und es gibt Astroteilchenphysiker. Ja. Und das heißt, es gibt sozusagen alles, was da im CERN erarbeitet wurde in den letzten 10, 15 Jahren, wird natürlich auch angewandt bei uns. Aber es ist eben so, dass die Datenformate schon anders sind. Die sind eher astronomisch. Also das ist so eine interessante Mischung, ne? Ja gut, aber das ist ja eigentlich nicht das Problem. Das Problem ist ja mehr die Skalierung, die Performance und die Zuverlässigkeit von dem Zeug und die Steuerung von diesen Teleskopen. Genau. Aber da gibt es ja auch ganze Konferenzen dafür, wo sich dann diese ganze Community von Großexperimentatoren trifft. Genau, und da gehen unsere Leute auch hin. Also es ist eben so, dass wie gesagt, da gibt es eine starke Vermischung von die Leute, die sich für Computing interessieren, gehen eben zu beiden Konferenzen. Genau, Da gibt es vielleicht nur noch ganz kurz das Anekdote zum Thema Herausforderung Berg. Bei Alma war es wohl so, dass sie bei einem Prototyp-Teleskop mal das Problem hatten, dass Festplatten nicht funktioniert haben, weil auf dem Berg die Luftdichte so gering war, dass die Luftkissen, auf denen ja die Leseköpfe von mechanischen Festplatten da quasi schweben, die haben nicht funktioniert und hat ständig einen Headcrash gegeben. Da hat am Anfang auch keiner dran gedacht. Ja, das ist ein Aspekt, weil einmal ist ja auch sehr hoch, also die sind ja viel höher als wir. Ja. Oder beim Ice Cube in auf der Antarktis war es eben so, dass die Luftfeuchtigkeit so gering war, dass die ganzen Kondensatoren kaputt gegangen sind in manchen Jahren. Okay. Also sowas muss man natürlich als Herausforderung, Staub oder Luftfeuchtigkeit, dann klar. Gibt es sonst noch irgendwelche technischen Dinge im Bereich der Verarbeitung oder Sensorik jetzt bei CTA, die erwähnenswert sind, die wir jetzt noch vergessen haben? Also die Techniken, die wir heute anwenden, die Baseline sind Standard, Fotoröhren und auch die Auslöselektronik, das sind alles Sachen, die schon verwandt worden sind. Aber es gibt heute schon Leute, die über den Upgrade nachdenken. Das wären dann großflächige Silicon-Multiplier, auch nicht Hightech in dem Sinne oder nicht super Neuland, aber sowas gibt es eben großflächig noch nicht. Ja. Das ist ein langes Forschungsprogramm. Da müssen vor allem Temperaturstabilitäten, Genstabilitäten untersucht werden. Aber der Aufbau man braucht Motoren, die zuverlässig sind, Spiegel, die hohe Reflektivität haben. Und es geht viel mehr um Zuverlässigkeit, es geht viel mehr um automatischen Betrieb, kleine Wartungsaufgaben. Also es ist eher eine Planungssache und eine Zuverlässigkeitssache als eine Hightech-Sache. Ja? Also die Techniken sind bekannt und state of the art, aber es ist nichts, was man jetzt großartig neu entwickeln muss. Ganz interessant, Sie haben vorhin mal so im Nebensatz erwähnt, dass die früheren Anlagen, die sozusagen die physikalischen Grundlagen erstmal etabliert haben, so und so waren und das haben Sie es nicht gesagt, aber das verstehe ich daraus, dass jetzt dieses CTA eigentlich eine in Anführungszeichen großindustrielle Massendatenerfassung darstellt, wo dann eben Preis des Geräts, Zuverlässigkeit, Automatisierung eben, wie Sie gerade gesagt haben, eine wichtige Rolle spielt. Das ist irgendwie ein interessanter. Das würde man von Forschungsprojekten gar nicht erwarten. Hundertprozentig unterschreiben, bis auf das Wort Massenproduktion. Leider sind wir eben keine Massenproduktion, sondern irgendwie eine Großserie. Das ist klar, Das ist ganz wichtig für die Industrie. Ja. Das ist eben nicht wie SKA, die ja tausende Teleskope haben. Wer? SKA, das ist diese Submillimeter-Anlage, Square Kilometer Array Südafrika und Australien. Es ist ja auch erst in der Planung. Was Sie gesagt haben, war hundertprozentig richtig. Ja. Das ist der Hauptaspekt. Ja. Also das finde ich echt bemerkenswert, weil wie gesagt, das würde man mit Forschung eigentlich überhaupt nicht assoziieren. Ne? Vielleicht noch mal ganz kurz um nochmal auf die existierenden Anlagen zurückzukommen, beziehungsweise um den Unterschied vom CTA auf diese Anlagen. Also ich verstehe das so, dass es zum einen halt größer, besser, toller, mehr Teleskope, wie Sie sagen, zuverlässiger, automatisiert, die Community tut sich zusammen. Aber prinzipiell Neues passiert da eigentlich nicht. Es ist halt nur also die drei Aspekte von CTA im Vergleich zu den existierenden Anlagen sind, dass man eine 10-mal höhere Empfindlichkeit haben will. Okay. Dass man eine 3- bis 5-fach bessere Winkelauflösung erreichen will, also die Genauigkeit des Pointing zu den Objekten. Ja. Und dass der Energiebereich um Faktor 10 größer ist. Also dann beide Richtungen nach unten und nach oben. Okay. Ja, es ist eben so, dass das, was ich vorhin erwähnt habe, Fermi, fliegt ja, aber es würde eine Energielücke geben zu denen, wenn wir nicht unsere Energie nach unten erweitern würden. Mhm. Und es ist eben so, nach oben, da sind die Erdchenanlagen einfach zu klein und es ist gar nicht klar, dass die Spektren ja immer weiter potenziell abfallen. Das würde man schon gern verstehen. Also ob man da Features in den Spektren sieht, das muss man schon experimentell untersuchen. Das kann uns keiner sagen. Ja. Darum wollen wir auch nach oben mindestens Faktor 3 bis 5 höher gehen. Mhm. Okay. Das sind die drei Hauptaspekte, die wir erreichen wollen. Ja. Okay. Gleichzeitig der zweite Aspekt ist eben, dass wir mit derselben Technik Nord- und Südhemisphäre untersuchen wollen. Mhm. Und der wichtigste Aspekt, das ist aber ein vollkommen anderer Gesichtspunkt, ist, dass das ein Observatorium ist und nicht eine Anlage für die Forscher, die sie bauen. Das heißt, wir bauen eine Facility für die Nutzer der Welt. Ja, das ist ja aber eigentlich heutzutage auch fast schon üblich, ne, dass man dann irgendwie abhängig von der Menge an Funding, die das eigene Land da submitted hat, kriegt man halt Zeit und kann dann Papers submitten, gibt es irgendwie die üblichen Review-Boards und so. Also ich meine, ALMA funktioniert auch so und also das ist eigentlich üblich. Aber es ist nicht immer so gewesen. Okay, und das ist eben bei den Anlagen nicht so. Ne? Ja. Das ist ein neuer Aspekt für dieses Gebiet. Okay. Interferometrie gibt es da übrigens auch, wollte ich gerade noch kurz nachfragen, weil das haben wir sowohl bei ALMA als auch bei den optischen Teleskopen gesehen. Es gibt einen Vorschlag, eine Interferometriemessung zu machen, der aber nicht in der Baseline ist bisher. Mhm. Ja, es gibt aber Leute, Theoretiker und Experimentalphysiker, die sich dafür interessieren. Es braucht wahrscheinlich einen moderaten experimentelle Modifikation von Fotoröhren oder Extradetektoren. Ja. Ja. Das ist noch nicht ausgearbeitet, aber es ist vorgetragen. Wir haben einen großen Sammelband gegeben über die Physikaspekte, publiziert über die Physikaspekte von CTA, da ist das auch enthalten. Mhm. Aber es ist nicht Baseline und es ist ja auch eine andere Physik. Ne? Aber es ist eben, wenn man das nebenher miterledigen kann, weil wir ja diese großen Spiegel haben, dann wäre das natürlich toll. Okay. Inwiefern wäre das andere Physik? Also was verstehe ich gerade nicht? Also man müsste nicht die Quellphysik, sondern man müsste eben, keine Ahnung, Größe von Sternen und Eigenschaft von Sternen. Also okay. Okay, man misst einfach andere Eigenschaften. Ne? Okay. Genau. Ja, okay. Genau. Letzte Frage, die mir zu dem Thema noch einfällt. Zeitplan? Wann ist das Ding geplant für First Light oder irgendwelche Meilensteine? Also aus heutiger Sicht werden wir Anfang 2015 die Site zu entwickeln und die ersten Teleskope bauen und wenn alles so geht, wie wir es heute träumen, 2016 vielleicht die ersten Teleskope aufbauen. Okay, ist ja nicht so. Ist nicht so weit weg. Wir sind im Moment dabei, Prototypen zu bauen. Wir haben in Berlin den ersten Prototypen eines 12-Meter-Teleskops aufgebaut und im Mai offiziell eröffnet, aber ohne aktive Kamera, weil natürlich Berlin gar nicht die Lichtbedingungen hat. Ja, klar. Die Kollegen des 4-Meter-Teleskops werden im nächsten Jahr, im Sommer hoffentlich, ein 4-Meter-Teleskop mit einer 2-Spiegel-Technik eröffnen, in einem viel dunkleren Stelle, in einem Naturschutzgebiet, wo auch andere Teleskope sind, auch mit Erdbeben und anderen Herausforderungen. Also wir sind in der Prototypphase für alles Mögliche und also unter anderem eben diese Teleskope, dass wir jetzt aufgebaut haben, die Prototypen haben eben ein vollständig arbeitendes Antriebssystem, Safety-System. Wir testen das Pointing, also die Möglichkeit, die Qualität der Ausrichtung der Teleskope, die natürlich auch mit dem Antriebssystem zusammenhängt, die Spiegelausrichtung, diese Sachen, die ja alle eben, wie ich vorhin sagte, mit der Zuverlässigkeit zusammenhängen und vor allem, es sind ja ganz andere Techniken, die wir heute verwenden. Wir wollen nicht in Namibia oder Chile oder wo auch immer anfangen, die Fehler der Teleskope zu sortieren. Klar. Das heißt, wir spendieren, das hängt mit der Großserie, die wir da machen, auch zusammen. Wir spendieren Zeit und Geld, um jetzt schon die Fehler auszumerzen und dann relativ schnell in die Produktion zu gehen. Die Herausforderung ist ja, wenn wir ich sage jetzt mal, 25 Teleskope der mittleren Größe auf der Südhalbkugel aufbauen wollen, müssen wir pro Jahr 6 oder 8 aufstellen. Ja. Herstellen und aufstellen. Da sollten schon alle groben Fehler raus sein. Der Zeitplan ist 16 bis 19 zu bauen, aufzubauen. 15 bis 19, 16 bis 19. Mhm. Okay. Jo, was habe ich noch vergessen zu fragen? Was wollen Sie noch ergänzen? Das hängt davon ab, was Sie sagen, ob Sie noch andere Aspekte haben. Sie hatten ja gefragt, Headquarter und sowas alles, aber das ist vielleicht zu politisch zu dem Zeitpunkt. Ja, das war, glaube ich, war nur Bemerkung, dass da halt in Heidelberg irgendwas irgendwann passiert. Das ist im Moment so in Heidelberg. Was im Moment in Heidelberg ist, ist die. Also wir haben ja verschiedene Phasen. Wir hatten eine Designphase. Wir sind im Moment in einer technischen Preparatory Phase. Ja. Die CDA ist ja auf vielen National und International Roadmaps, ja, von ASPRA, das ist die Astroteilchen-Community der Welt, ESFRI, das ist die europäische Roadmap der großen Research Infrastructures. Mhm. Wir sind seit einem halben Jahr auf der National Roadmap von Deutschland, vom BMWF, als einer von 3 Experimenten, als erst, das sind 3 Experimente auf diese Roadmap gekommen, da sind wir drauf. Mhm. Also CDA ist politisch, also sehr gut platziert. Und in demselben Rahmen haben wir über die FP7-Förderung der EU, haben wir eine 3-Jahres-Funding bekommen für die Preparatory Phase, für diese Prototypen, in denen wir gerade sind, zum Teil, und aber auch um die Strukturen auszuarbeiten, finanzielle und Verwaltungsstrukturen. Und das ist im Moment in Heidelberg lokalisiert. Okay. Mhm. Also mehr so das administrativ-organisatorische. Absolut, genau. Okay, alles klar. Ja, wenn Ihnen nichts mehr einfällt, mir fällt auch nichts mehr ein. Nein, wunderbar. Dann würde ich sagen, bedanke mich ganz furchtbar herzlich fürs Mitmachen. Fand ich echt spannend. Also ich kann auch sagen, wo die Zentren sind, aber das sind die Länder, welche eine Rolle spielen, aber das ist vielleicht alles zu detailliert. Ne? Das haben Sie schon gesagt, das müssen Sie auch von sagen. Also so die großen, also es sind ja 23 Länder, ja. Die zentralen Länder sind natürlich Deutschland, Frankreich, Polen, Schweiz, Spanien und Japan. Mhm. Das sind die großen Länder im Moment und dann eben Schweden, Holland und so weiter und so weiter. Das ist also ganz klar. Deutschland wird sicherlich mehr als ein Viertel oder ungefähr ein Viertel der Anlagen tragen. Das ist üblich bei diesen großen Anlagen. Und in Deutschland sind es eben das Helmholtz-Zentrum DESI, 2 Max-Planck-Institute in Heidelberg und in München und 7 Universitäten. Ne? Und das ist ein sehr ansehnlicher Anteil. Also auch wenn Sie gucken, was sozusagen intellektuell oder auch an Aufwand betrieben wird in Verantwortlichkeiten, da ist Deutschland auch sehr gut vertreten. Ne? Ist ja auch üblich, dass die, sagen wir mal, die Postenverteilung und die Budgetverteilung, was die dann tatsächlich anfallenden Arbeiten angeht, irgendwie proportionalisch zum Anteil, den ein Land trägt. Ne? Vollkommen richtig, genau. Das war bei allen auch ein totales Drama. Genau. Und hoffentlich auch, dass die, und das wird jetzt der Unterschied sein zu allem, dass die Länder dann auch genug die Beobachtungszeit auch ein bisschen haben. Also der Scientific Return muss ja auch irgendwie gewährleistet sein. Ja. Genau. Gut. Alles klar. Ich danke Ihnen. Alles klar, Dankeschön. Danke. Ciao. So, das war's. Ich werde jetzt auch gar nicht mehr viel erzählen. Eine Erkältung macht es keinen so großen Spaß. Ich bedanke mich natürlich ganz herzlich bei Stefan Schlenstedt, dass er sich die Zeit genommen hat und mitgemacht hat. Ich bedanke mich auch bei Ulrike Behrens und Thomas Zufal. Ich habe es, glaube ich, letztes Mal schon falsch ausgesprochen. Man schreibt Zoufal. Sorry. die haben mir geholfen, das Ganze aufzusetzen. Ja, danke fürs Zuhören, wie immer. Feedback willkommen, ihr wisst ja wo und wie. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer, ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Omega Tau ist lizenziert unter Creative Commons 3.0. Was bedeutet, dass ihr den Inhalt für nicht kommerzielle Zwecke verwenden könnt, ihr dürft nichts ändern und ihr müsst uns als Quelle angeben, wann immer ihr etwas davon verwendet. Weitere Details unter creativecommons.org. Omega Tau findet sich im Web unter omegataupodcast.net.